Die südkoreanischen Machthaber, die den Beschluss über die Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD gefasst haben, wurden am 15. Juli während ihres Besuches im Kreis Songju, Bezirk Notgyongsang, dem Standort von THAAD, schwer beleidigt. Der Premierminister und der Verteidigungsminister Südkoreas erschienen an dem Tag im Kreisrat Songju, um eine Erklärung zur Beruhigung der gegen die THAAD-Stationierung protestierenden Öffentlichkeit zu geben. Jedoch wurden sie von den Kreisbewohnern mit Eiern und Wasserflaschen beworfen und 6,5 Stunden lang von protestierenden Massen belagert und zurückgehalten und konnten erst mit einem Hubschrauber davon kommen und nach Seoul zurückfliegen.